Auf Einladung der Regierung der Islamischen Republik Iran wird der Vorsitzende des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVJK Kim Jong-nam bald Iran besuchen, um an der Antrittsfeier des Präsidenten der Islamischen Republik Iran teilzunehmen.